Das war Mr. Scruff vom Album Friendly Bacteria, der Track Though to the Meaning. Und ihr habt schon gehört, eigentlich ist Mr. Scruff ja eher so für Tracks bekannt. Und in diesem Fall gibt es richtige Songs da drauf, also mit Gesang. Und ja, in diesem Fall war Dennis Jones mit als Gast im Studio, um diesen Track aufzunehmen. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch, unter anderem neue Singles von The Phoenix Foundation, The Magic Numbers oder auch Anna Kelvey ist mit dabei. Außerdem Ausführliches über das neueste Album von alten Helden, und zwar in diesem Fall von Kemper van Beethoven. Und hier geht's weiter mit Eugene McGuinness. There's no other way. Eine klassische Mischung aus Rock und Pop gab es hier zu hören bei Eugene McGuinness, Godiver, Track von seinem neuesten Album, welches Anfang Juni erscheint, ist ja auch schon bald soweit, nein, Juli natürlich. Chroma wird das heißen, das vierte Album von Eugene McGuinness. Die Sorcerers sind eine Band aus Neuseeland, sind zu fünft unterwegs und haben mit ihrem Debütalbum von vor 3 Jahren, glaube ich, schon so einiges bewegen können. Mit vielen Live-Auftritten in Europa und auch in Japan. Jetzt gibt es, ihr hört schon im Hintergrund, klickern. Das neueste Album, Dose heißt dieses, davon der Track Desire. Feel they own it, so they can. Tja, von allem etwas, eine Prise Funk, Soul, R&B und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Afrobeat gibt's zu hören hier bei dem Album von Sorceress. Dose heißt dieses Werk und der Track Desire gerade eben zu hören gewesen. Früher nannte sich die Band noch Funk Community, aber haben sich dann umbenannt fürs neueste Album. Warum? Auch immer. Keine Ahnung. Ich meine, Funk Community klingt ja auch ein bisschen strange. Sorceress? Naja, warum eigentlich nicht? Die Band auf jeden Fall zu fünft unterwegs. Wie gesagt, kommen aus Neuseeland. Auch da gibt es gute Sounds zu hören. Nicht immer nur gitarrenlastig, wie das, was man sonst so aus Neuseeland, aus den 80er Jahren, aus den Flying Nun-Zeiten noch kennt. Auch die rhythmischen Musikerinnen und Musiker sind dort auf jeden Fall gut vertreten. Wir bleiben ein bisschen beim Soul, zumindest was die Stimmlage betrifft, bei den Glass Animals aus Oxford von ihrem Album Saba. Hier der Track Black Mambo. Quaken, die Frösche noch so ein bisschen im Hintergrund. Das waren die Glass Animals. Ich bin ja gar kein Fan von diesen ganzen souligen Stimmen, die in letzter Zeit auch ein bisschen inflationär irgendwie auf dem Markt waren. Aber die Glass Animals machen das ganz, ganz hervorragend, weil sie vor allen Dingen auch super gute Tracks dabei haben. Also nicht nur eine gute Stimme mit irgendwie so ein bisschen Hintergrund, sondern der Song ist im Vordergrund und die Stimme obendrauf on top, das Sahnehäubchen. Also hier großartige Platte, Saba von den Glass Animals und der Track gerade Black Mambo, wenn ihr mich fragt, sicherlich ein ganz, ganz heißer Kandidat für diverse besten Listen, ganz, ganz oben am Jahresende. Es ist zwar Jahresmitte, aber trotzdem kann man ja schon mal so vielleicht kleine Prognosen abgeben, oder? Anna Calvi veröffentlicht eine EP mit diversen Cover-Tracks drauf, 5 Stück an der Zahl. Und bei einem Song, da singt sie zusammen mit David Byrne von den Talking Heads. Strange Weather heißt dieser im Original von Karen Ann. Blinded heart of black. Dass David Byrne mit jüngeren Künstlerinnen zusammen singen kann, hat er ja schon mal bewiesen hier mit Anna Calvi im Duett. David Byrne von den Talking Heads, Strange Weather hieß dieser Song, der im Original von der französischen Chanteuse Karen Ann kommt und hier von der gleichnamigen EP mit 5 weiteren Coverversionen, auf den Anna Calvi allerdings dann solo singt und ohne männliche Begleitung dabei ist. Der Track schon so ein bisschen raussteht. Ansonsten die Wahl der Cover-Songs hier, muss ich ehrlich sagen, da gibt es auf jeden Fall bessere. Ich sehe aber auch gerade, dass David Byrne dann doch nochmal beim anderen Track hier mitsingt. Habe ich gar nicht rausgehört unbedingt, aber egal. Für die Fans unter euch, die David Byrne und die Anna Calvi-Fans, sicherlich mal wert, da reinzuhören. Hausmusik war ein Plattenlabel aus Landsberg, das ist irgendwo in Süddeutschland, welches von 1991 bis 2007 existierte. Dann musste Hausmusik Konkurs anmelden, vor allen Dingen, weil der dazugehörige Vertrieb ja seine Verbindlichkeit nicht mehr zahlen konnte. Kopf des Ganzen war Wolfgang Peters, der ja dann jahrelang von der Bildfläche verschwunden war und jetzt wieder auftauchte und wieder Platten veröffentlicht als Hausmusik oder unter diesem Label Hausmusik, was ich ganz erstaunlich finde. Eine der Bands, auf dem oder bei dem der Labelgründer selbst musizierte, das waren A Million Mercies und die veröffentlicht jetzt wieder eine neue Platte zusammen mit Broken Radio. Broken Radio ist ein anderes Projekt von einem Klaus Patzak und Wolfgang Petters und Klaus Patzak hier sozusagen im Duett bei A Million Mercies and Broken Radio, so der Name dieses Projekts. Und ja, Platte heißt Sample and Hold und hier kommt ihr Track Happy Trails. Right on happy trails. Trails klang so ein bisschen nach dem guten alten Calexico, was gar nicht so weit hergeholt ist, denn auf Hausmusik, dem Label, damals erschien auch die erste Platte von Joey Burns und John Convertino, bevor sie sich Calexico nannten. Damals gab es noch einen anderen Projektnamen sozusagen, aber das war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die beste Platte, die die beiden jemals gemacht haben. Und jetzt, wie gesagt, hier im Duett A Million Mercies, die Band von Wolfgang Petters, und Broken Radio, die Band von Klaus Patzak. Beides Leute aus Süddeutschland, beide hier sozusagen bei dem Album Sample and Hold zusammen unterwegs. Und bei Hausmusik damals erschienen auch die ersten Alben von den Acher-Brüdern, Micha und Markus, also No-Twist-Seitenprojekte gab es damals so einige, Lali Puna und so weiter und so fort. All das ist zumindest vom Label her Geschichte, aber jetzt gibt es ja auch wieder, wie gesagt, diese neue Veröffentlichung hier. Bin gespannt, ob da demnächst noch mehr geplant ist. Schätze eher nicht, schätze das eher so ein privates, ich mache wieder Musikprojekt, aber trotzdem sehr, sehr schön. Noch ein Track von A Million Mercies und Broken Radio. Song heißt It's a Long Way Home. The evening train came in and it was time to separate. Three of them stayed on the platform and one had to leave. Screaming and crying was no help at all. The train had to move on, disregarding all that grief. It was the longest walk ever from the station back to home, half a mile. And to get there would take them quite a while. And to carry all the load, their shoulders were too small. And the night was short, sleep came like a sudden fall. To the sky, I swear I saw you passing by. It was a bright ray of light in the night. I was asking for it and you gave me the sign. Your energy transformed into light. My mind is far too small to understand the rise and fall, or at least to get the meaning of this awful beast. And where was your God before you've closed your eyes, as your pain was only taken away by morphine? In for a visit, obviously you asked him if he came to take you away. You've told him you're not ready yet to jump on his wings, but he should come back on another day. And I really like to think that he took you away on the day you left your body with your last breath of air. When you stepped across this point of no return to our world, we don't know, is your world now dark or is it bright? Ultimate solution. Ultimate solution. brand new game show. Dancing with the Rampart Squad. Everyone had gang tattoos and designer luggage. Waiting on the L-Out bus. Security was tight that day. Pico and Sepulveda. Den Sunday Service und das gerade eben waren Camper van Beethoven. Die Band gegründet in Kalifornien, damals in der Hardcore-Punk-Szene in den frühen 80er Jahren, sind eigentlich nie so richtig super bekannt geworden, hatten mal so einen kleinen Indie-Pop-Hit mit Take the Skinheads Bowling, großartiger Song, auch ein großartiger Text. Dann gab es mal, ich glaube, eine Coverversion haben sie gemacht von dem Status Quo-Track Pictures of Matchstick Man, das war auch so ein kleiner Chart-Erfolg. Ansonsten wurden sie selbst gecovert von zum Beispiel Manic Street Preachers oder auch Teenage Fan Club, sind also darüber zu großen Ehren gekommen. Und ja, dann gab es auch mal eine Auszeit. Der eine von den beiden, David Lowery, hat mit Cracker eine andere Band gegründet. Der Gitarrist David Immerglück hat mit den Counting Crows sein Glück versucht. Und ja, dann gab es Ende der 90er die Reunion und jetzt auch wieder mal eine neue Platte. El Camino Real heißt die, von Camper van Beethoven, eben gerade war ihr Track The Ultimate Solution zu hören. Und hier als nächstes Classy Dames and the Able Gents. Shellfish under a sail. Lived on an atoll. I had a foreclosed motorhome. A Kwajalein tracking station. I've got friends not on vacation. They got big ears. They got big eyes. Classy dames and able gents. I got black bags, I got black Classy Dams and Able Gents. Großartiger Track hier, muss ich sagen, von Kemper van Beethoven. Die haben vor kurzem, auch schon wieder ein, zwei Jahre her, eine Platte veröffentlicht, auch mit einem spanischen Titel, La Costa Perdida. Da ging es um Nordkalifornien. Diesmal wird der Zipfel oder die Landkarte umgedreht. Diesmal geht es um El Camino Real, also um den südlichsten Zipfel des Golden State sozusagen. Die neue Platte gefällt mir sehr, sehr viel besser als ihr vorheriges Werk. Kemper van Beethoven klingt total unbeschwert, musikalisch äußerst vielseitig, textlich manchmal selbst reflektierend und lustig dabei und ja, vor allen Dingen auch eine extreme stilistische Vielfalt. Also tolle Platte hier, El Camino Real von Kemper van Beethoven. Weiterer Track von ihnen heißt Camp Pendleton. I have dreamed, immortal sun. I gazed upon the fiery surfaces, and I fought down burning roads, the highways littered with our humanity. Upon their fiery surfaces, always fear, but never falter. Onward, forward, the Christian soldiers. Pump up the violence, ring the ordinance on down. Tell me who you gonna run to now. In the Dark. Das waren The Magic Numbers, zwei Geschwisterpärchen aus England. Stoddard und Gannon heißen die jeweils mit Nachnamen, veröffentlichen jetzt im Sommer auch mit Elias ihr neuestes Album. The Phoenix Foundation sind auch mit einem neuen Material zurück, mit einer EP. Die da heißt Tom's Lunch und ja, da fand der schöne Track Bob Lennon, John Dylan. Hier kommt die Phoenix Foundation. Die Gitarren geschrubbt bei dem Track Bob Lennon, John Dylan von The Phoenix Foundation. Das war das Sunday-Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Playlist könnt ihr nachlesen, wie immer auf der Homepage, auf der neuen Homepage unter der alten bekannten Adresse unter sundayservice.de. Schaut euch das gerne mal an. Letzter Track, letzte Takte kommen von dem Tokyo Police Club vom Album Forcefield. Ihr Track Gonna Be Ready.